sich schlecht, nicht heilig ist ihm, was andern hilft. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache war ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippen. Kam ich und kehrte nun heim des Pflichten frei.